Du machst Schluss, sagt die Morgenluft oder die Wiener Luft, die den Prater mit der wilden Maus von Hader und Braunschlag zugleich betupft. So hüpft die Luft langsam zum Autobahnbegrenzungsdutt und sagt matt, ich habe Durst, meine liebe Lust. Bleib mir vom Hals, du alte Musch. Hole mir jetzt einen anderen Duft.